Können Sie Leute verstehen, die Autos anzünden? Solange in Hoyerswerda keine Asylantenheime brennen, habe ich kein Problem mit brennenden Mercedes.